Regie Harald Kreber. Produktion Österreichischer Rundfunk 2010. Zurück nach Österreich und zurück ins 19. Jahrhundert hören Sie eine Entdeckung der besonderen Art, soeben auf CD erschienen. Zwirn ist der Titel des Albums, auf dem Martina Rittmannsberger und Walter Seucker Volksmusik des 19. Jahrhunderts aufgenommen haben. Aus irgendeiner Ecke meines Gedächtnisses erreicht mich die Nachricht, dass die Ländlermusik ausgestorben ist, weil sie so langweilig war, wie eine Rolle Zwirn, der auch nur einfach abrollen kann, schreibt Walter Seucker im Booklet der CD Zwirn. Aber das stimmt natürlich nicht und er legt ein geradezu musikethnologisches Album vor, das zeigt, wie, Zitat Seucker, das Ländlerische in das Wienerische verwandelt wurde. Österreichische Musik aus dem 19. Jahrhundert, neu entdeckt von Martina Rittmannsberger und Walter Seucker, zu hören auf dem Album Zwirn. Literatur in Ö1, unsere nächsten Sendungen. Gedichte einer Autorin, die sowohl in Wien als auch auf dem Land zu Hause ist. Christel Grellers Stadtseelenlandschaften können Sie heute um 22.48 Uhr in den Nachtbildern hören. Und morgen früh in Du holde Kunst gibt es noch einmal Transatlantisches. Wolfram Berger liest Gedichte amerikanischer Dichter und Dichterinnen. Nächste Woche beginnt ein Ö1-Programmschwerpunkt zum 80. Geburtstag von Christine Nöstlinger. Und zwar mit einem Hörspiel, das auf Nöstlingers erstem 1974 veröffentlichten Gedichtband basiert, über die ganz armen Leid. Inzwischen ein Klassiker der sozialkritischen Dialektdichtung. In der Hörspielversion hören Sie Ingrid Burkert und Gerald Wotterwar, Ursula Strauss und Christian Dollezahl. Nächsten Samstag um 14 Uhr in der Hörspielgalerie. Detaillierte Informationen zum Nöstlinger Programmschwerpunkt und zu unseren Literatursendungen finden Sie auch in der Oktoberausgabe des Ö1-Monatsmagazins Gehört. Es ist übrigens die 250. Ausgabe, diesmal besonders gestaltet von Studenten und Studentinnen der Universität für angewandte Kunst. Bleiben Sie uns gewogen. Einen angenehmen Nachmittag mit Österreich 1 wünscht Ihnen Kurt Reisnecker. Österreich 1. 15 Uhr. Die Nachrichten.